Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. In der Ladengalerie der Jungen Welt zur letzten Veranstaltung in diesem Kalenderjahr. Ich freue mich, dass es so voll geworden ist. Bei dem Thema haben wir es natürlich auch nicht anders erwartet. Langsam wissen wir, wie der Laden so funktioniert. Wir kennen diese Veranstaltung, haben einige Erfahrungen, deswegen will ich auch gleich einiges sagen, also zu den Regeln, die hier mehr oder weniger unausgesprochen sind. Diskussionen so viel wie möglich, aber bitte möglichst kurz. Keine Chorreferate, keine theoretischen Statements, Glaubensbekenntnisse oder anderes, bitte. Vielleicht mehr Fragen oder Widerspruch, sachliche Anfragen, selbstverständlich. Und bitte andere ausreden lassen. Auch das ist so eine Tugend, die man ja mal wieder einführen könnte, gerade unter Linken. Da Sie so zahlreich heute Abend hier sind, verzichte ich nicht im Namen der jungen Welt, für die ich hier stehe, auf den Werbeblock, weil es ja sein könnte, dass einige unter Ihnen die junge Welt etwa noch nicht abonniert haben. Sie können das hier an Ort und Stelle dadurch kompensieren, dass Sie hier eine Liste, wo liegt sie denn? Da hinten auf dem roten Tisch, wie immer, unterzeichnen, und Sie erhalten dann die junge Welt 3 Wochen kostenlos. Es verpflichtet zu nichts, dieses Abo, außer die Zeitung selbstverständlich zu lesen, was wir uns wünschen, und dann natürlich nach Möglichkeit auch weiter zu bestellen. Wenn Sie es aber nicht möchten, endet dieses 3-Wochen-Abo ohne weiteres. Sie haben da also nicht die Verpflichtung, dann sich extra zu melden oder ähnliche oder irgendwelche Tricks noch anzuwenden. Auf die verzichten wir. So, nun aber zum heutigen Abend. Es geht um 3 Bücher, China im Spiegel von Publikationen. 3 Bücher, die, wie ich finde, die Widersprüchlichkeit dieses Landes, und bei China denke ich zuerst an Widersprüche, vielleicht mehr als bei jedem anderen Phänomen, das mir so in Gesellschaft oder auf dieser Welt überhaupt vorkommt. An Widersprüche, die sicher auch an so einem Abend nicht zu lösen sein werden. Das kann nicht die Aufgabe sein, auch deswegen diese kleine Vorrede vorhin. Ich freue mich, die Autorin und die Autoren dieser 3 Bücher hier begrüßen zu können. Hier rechts neben mir hat Frau Renate Dillmann Platz genommen. Sie ist Autorin dieses Buches, das im VSA-Verlag im Oktober erschienen ist. Ein Lehrstück lautet der Untertitel: Über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen Großmacht. Da ist also schon sehr viel angedeutet, um was es in diesem Buch geht und wohin es geht. Frau Dillmann hat sich in der Jungen Welt am Dienstag dieser Woche in einem längeren Artikel vorgestellt. Ihr Buch wurde bei uns am Montag besprochen. Rechts neben ihr sitzt Frau Dillmann ist Politikwissenschaftlerin, promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie lehren an verschiedenen Fachhochschulen, wenn ich das... In Bochum. In Bochum. So wie es hier steht. Genau. Und arbeitet als freie Journalistin und Publizistin. Rechts neben ihr hat Helmut Peters Platz genommen. Er ist Autor dieses Buches, das im Impulse Verlag in Essen erschienen ist, im Neue Impulse Verlag, Auf der Suche nach der Furt. Das heißt, ich muss es andersrum lesen, der Obertitel: Die Volksrepublik China aus dem Mittelalter zum Sozialismus, auf der Suche nach der Furt. Auch das gibt eine der Grundthesen dieses Buches und vielleicht die entscheidende Grundthese des Buches sehr gut wieder. Helmut Peters ist allen, die mit China, Wissenschaft, Sinologie in der DDR zu tun hatten, sehr gut bekannt. Er hat in China studiert, war im diplomatischen Dienst der DDR in den 60er Jahren in Peking tätig und war dann Jahrzehnte an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED, der Leiter der China-Forschung. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja? Und last but not least, neben mir sitzt Rolf Berthold. Er ist Autor dieses Buches, das im Viljo Heinen Verlag erschienen ist, Chinas Weg, 60 Jahre Volksrepublik. Das ist ein Buch, das auch ziemlich ein Unikat darstellt. Es enthält nämlich Dokumente aus chinesischer Feder, so kann man sagen. Es sind Dokumente der Partei und auch offizielle Dokumente staatlicher Einrichtungen, die zum ersten Mal hier in diesem Buch unter anderem neben anderen Materialien veröffentlicht worden sind. Rolf Berthold war im diplomatischen Dienst der DDR tätig, auch an der Botschaft zunächst in Peking, auch schon in den 60er Jahren, wenn ich das richtig weiß. Und dann aber vor allem in den 80er Jahren war er der Botschafter der DDR in Peking. Mein Name ist Arnold Schölzel, ich bin der Chefredakteur der Tageszeitung Junge Welt, in deren Räumen wir uns befinden. Was China angeht, geht es mir vermutlich so wie den meisten von Ihnen, ein interessierter Zuhörer, Leser, Beobachter. Ich habe vorhin gesagt, Widersprüche über Widersprüche. Heute Morgen stand ich auf und hörte als erstes, China blockiert in Kopenhagen jetzt den Klimagipfel. Aha, das ist ja allerhand, dachte ich mir. 20 Minuten später eine Reportage im selben Sender, Deutschlandfunk, aus einer Stadt in Nordostchina, deren Namen ich mangels Sprachkenntnisse, Asche auf mein Haupt, nicht mir merken konnte, die aus einer reinen Ökoindustrie besteht. Die ganze Stadt ist, hängt also an einem Solar, an einer Fabrik, die Solarmodule herstellt. Die ganze Stadt ist damit vollgepflastert und die Leute beziehen also diesen Strom, sind heilfroh, weil sie müssen nur das Modul bezahlen, den Strom nicht mehr, den kriegen sie kostenfrei. So ist das. Das eine läuft so mit merkwürdigen Interpretationen, die dann ja auch gleich immer geliefert werden. Ich meine jetzt den Klimagipfel. Das andere hört man seltener. So scheint es mir aber ständig zu geben, oder um es noch zu verallgemeinern, was diese Widersprüche und Gegensätze angeht. Ich habe schon den Eindruck, dass es sich bei China um etwas handelt, nicht wegen seiner puren Größe, sondern auch eben wegen des Charakters dieser Gesellschaft, ihres Alters, der Traditionen, die es in ihr gibt. Was mit den Begriffen, die selbst, sagen wir mal, interessierte, historisch interessierte Menschen, die es in Mitteleuropa ja doch zuhauf gibt, dass es schwierig ist, sie mit den Kategorien, mit denen wir so hantieren, ohne weiteres zu erfassen. Das stellt sich mir, hat sich mir nach der Lektüre auch gerade dieser Bücher so dargestellt. Insofern bin ich auch sehr gespannt auf das, was die Autoren jetzt zu sagen haben und was wir in der Diskussion dann zu besprechen haben. Der Ablauf wird so sein, dass Helmut Peters beginnt, jeder der Autoren sein Buch kurz vorstellt, möglichst kurz. Wir wollten es so zwischen 10, 15 Minuten halten, damit wir dann genügend Zeit für die Diskussion haben. So, Helmut Peters hat das Wort. Dankeschön. Mein Buch befasst sich eigentlich mit der Problematik des Übergangs aus einer vorkapitalistischen Gesellschaft zum Sozialismus. Das scheint abwegig zu sein, sehr selten. Aber wir haben inzwischen genügend Erkenntnisse, dass eigentlich alle Länder des frühen Sozialismus mehr oder weniger mit dieser Problematik zu tun gehabt haben, vielleicht nicht erkannt, aber dennoch eine Rolle spielt. Dass dieses Problem sicher auch besonders in den Entwicklungsländern, möglicherweise in dieser oder jener Weise, eine Rolle spielt. Dieses große Problem China, der Aufstieg Chinas, verbindet sich mit einer solchen Problematik. Und ich glaube, China kann man nur verstehen, wenn man

vielleicht zu weit. Die Schlussfolgerung, die daraus gezogen worden ist dann, ist, man muss die Lehren daraus ziehen, warum der Sozialismus in der Sowjetunion, in der DDR und in anderen Ländern eine Niederlage erlitten hat. Das ist getan worden. Formulierungen sind dazu auch in dem Buch drin, ist klar. Und es wurde die Formulierung formuliert dann, China befindet sich in der Anfangsetappe des Sozialismus. Diese Anfangsetappe dauert 100 Jahre. 50 oder über 50 davon sind jetzt schon vorbei. Also nicht von jetzt an 100 Jahre, sondern von der Gründung der Volksrepublik China an. Und China errichtet einen Sozialismus chinesischer Prägung. Nach der konkreten Situation des Landes muss man machen. Auf dem 17. Parteitag 07 ist formuliert worden, Sozialismus chinesischer Prägung ist wissenschaftlicher Sozialismus unter strikter Beachtung der konkreten Lage unseres Landes. Das sind Orientierungen, die erfolgreich sind. Und ich glaube, die chinesische Führung ist verantwortungsbewusst genug. Und ich sage es nochmal, da wird nicht geschwafelt. Das ist beleidigend. Beleidigen soll man nicht. Das ist nicht kein Prinzip der internationalen Politik. Die chinesische Führung ist verantwortlich genug, dass sie weiß, der Weg ist kompliziert. Deng Xiaoping hat auch mal gesagt, der ist nicht ohne Risiken. Aber es ist der Weg, der uns zum Erfolg führt. Danke. Ja, schönen Dank. Das fand ich schon sehr, sehr anregend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich möchte Ihnen gleich Gelegenheit geben, einzusteigen, also Fragen zu stellen, zur Diskussion zu sprechen. Bitte, Sie sind der Erste. Dann Sie. Ja, Sie. Und dann Sie. Ich wollte an Herrn Peters anknüpfen. Ich teile ganz Ihre Auffassung, dass 1978 gar keine andere Möglichkeit war, voranzukommen, als Kapital nicht anzustehen. Hätte man das nicht getan, wäre das Land zusammengebrochen. Aber ich habe große Zweifel an Einschätzung, dass es da eine Furcht gibt. Bitte? Dass es eine Furcht gibt. Eine Furcht? Eine Furcht, wie in deinem Titel. Einen Weg. Ja. Das gewissermaßen die jetzige Führung auch mit der Korrektur des Kurses jetzt auf einen anderen Weg führt. Und ich frage mich jetzt ganz kurz. Was ich glaube, ist, dass diese Entwicklung seit Ende der 80er Jahre schon zu einer ganz starken Veränderung der Mentalitäten in der Bevölkerung geführt hat. Also sowohl über die Privatisierung als auch über die Veränderung im Eigentum an Grund und Boden, die auch sehr voranschreitend ist, das nicht im Einzelnen sagen. Und wenn das so ist, dann ist wenig aufgewachsen gegen so eine Entwicklung, gegen einen Übergang in kapitalistisches System. Ich will es aber nur gleich einschränken. Meine Erfahrung bezieht sich nur, ich kenne mal Shanghai und diese Provinz, die da sich anschließt, also Zhejiang, über eine längere Zeit, und da habe ich diese Beobachtung gemacht, was ich aber nicht weiß. Und China ist ein riesenhaftes Land, wie das in China insgesamt passiert. Das bezieht sich also einfach an der Welt. Das ist das eine, was ich anspreche. Das andere ist die Frage der Nation, Frau Gilmann. Da muss ich allerdings fragen, wie soll das eigentlich anders sein? Nach dieser chinesischen Geschichte, wie sollte es anders sein, dass ich ein ganz starkes Nationalbewusstsein habe? Das geht doch gar nicht anders. Nur was ich also heute sehe, was man heute beobachten kann, ist, dass dieses Nationalbewusstsein durchaus benutzt wird, um sich herausbildende Klassendifferenzen zu überspielen. Das kann man, wenn man Filme anschaut oder Zeitungen liest, dann ist das ganz klar. Also diese beiden Sachen. Dankeschön. Ich sammle erstmal ein bisschen. Jetzt waren Sie dran. Ich möchte anknüpfen an das, was Wolf Berthold zum Schluss gesagt hat. Nämlich, er hat den erfolgreichen sozialistischen Weg bestätigt. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß, was in den letzten Jahrzehnten in China passiert ist. Und wer da noch einfach Augen zusagt, das ist eine sozialistische Entwicklung, tolle Erfolge dabei, der ist, glaube ich, ignorant über das, was konkret in China passiert ist. Wir sitzen doch gerade deshalb hier, weil so vielen Leuten das ein fürchterliches Bauchschmerzen zugesagt, was da an radikaler Herstellung von schlimmsten Klassenverhältnissen, von zig millionenhaften Proletariat und Hundenproletariat, von Wiederherstellung von buchstäblichen Klassenbewusstsein, Eigentümerinteressen, Zerstörung jeglichen sozialistischen, solidarischen Bewusstseins dort in den letzten Jahrzehnten entstanden worden ist. Wer da ernsthaft mit der schönen, überdeckenden Losung arbeitet, Mann ey, erfolgreicher sozialistischer Weg, der ist, glaube ich, wirklich nicht problembewusst bezüglich dessen, was da in China passiert ist. Und einer der wirklich negativen Punkte ist das, was gerade eben gesagt worden ist, es braucht ein Nationalbewusstsein. Leider hat es in China von Anfang an, von der Gründung der Volksrepublik an, eben keinen proletarischen Internationalismus, keine internationalistische proletarische Perspektive gegeben, sondern im Wesentlichen das Projekt des Aufbaus einer erfolgreichen neuen chinesischen Nation. Da ist die KP Chinas relativ weit mit gekommen, das gebe ich ehrlich zu. Nur hat das mit dem, was mal die Kommentaren angefangen hat, mit dem, was Kommunisten in der ganzen Welt schaffen wollten, herzlich wenig zu tun. Eigentlich. Jetzt waren Sie dran. Bitte. Welche konkreten Methoden oder Strukturen hat die KP China am Start, um, dass wir sagen, es gibt einen berechtigten Grund dafür, dass sie den klassischen kapitalistischen Weg verhindern können. Wenn vorher gesagt wurde, wir brauchen den Kapitalismus als Zwischenstufenstadium zum Sozialismus, dann brauchen wir China nicht, weil wie das aussieht, das sehen wir mit uns wenig versprengten Linden hier und in Europa, überall auf der Welt, wie toll es zum Sozialismus kommt, in einem entwickelten Kapitalismus. Wenn was befähigt China, Danke, ich denke, das ist verstanden. Ich bin hier, weil ich denke, auf dem Podium sollte so viel mehr Informationen, konkrete Informationen haben, dass ich hier nach Hause. Danke. So, ich nehme jetzt noch drei dran, dann sind Sie jetzt der Nächste, dann Herr Tichauer und du, ja? Und dann ich war im nächsten Monat in China gewesen, allerdings nur 14 Tage auf einer mobilen Touristenreise. Ich habe versucht, Fleisch zu zählen, über 15 Leute, die ich dann zusammengekommen bin, meistens die Reiseleiter und die Regionalen, mit denen die wir gesamt hatten. Da nun diese Frage, ist es ein sozialistischer Weg und so weiter und wie läuft das, eine Antwort drauf zu kriegen. Bis auf einen Fall war das nicht möglich. Was mir aber gesagt wurde, das ist, welche Entwicklung es von ungefähr 1990 bis jetzt gegeben hat. Dass man damals noch eine Art Punktekarte hatte, dass es mit den Lebensmitteln so aussah, wie wir da vielleicht 1945 und so weiter hatten. Und das ist mit einer ziemlichen Klarheit von allen diesen Leuten, die ich sprechen konnte, so gesagt worden. Und da war auch einer dabei, der war 7 Jahre in Frankfurt am Main. Der hat von hier aus praktisch Reisen chinesischer Bürger dann fast in die halbe Welt gemacht. Ja. Das hat mich doch schon ein bisschen... Aber das andere, muss ich sagen, da habe ich eben auch diese Frage, auch die Frage, warum haben Sie das nicht gesagt? Wollten Sie das nicht sagen? Haben Sie sich mit dieser Frage nicht befasst? Weiß ich. Keine Ahnung. Danke. Ja, sicher. Könnte ich mal das Mikrofon ja. haben? Sehen Sie es besser. Genau. So, ja, so geht es schon ein bisschen besser. Also ich möchte zuerst mal ganz kurz mich vorstellen. Mein Name ist Tichauer. Ich habe einen ziemlich engen Bezug zur Sinologie, obwohl ich eingefleischter Techniker bin. Wenn wir jetzt von China sprechen, dann dürfen wir bitte schon nicht vergessen, dass China nicht irgendein Ländel oder irgendeine kleine Nation ist, sondern China ist immerhin ein Viertel der Menschheit oder ein Fünftel mindestens. Und China hat auch eine unheimliche Entwicklung, was leider Gottes auch immer wieder vergessen wird. Ganz davon abgesehen, dass heutzutage in China keiner hungert. Und das war noch vor ein paar 10 Jahren ziemlich weit drin. Aber auch die gesamte industrielle Entwicklung von China. Ich gehöre zur Metallurgie. China hat im Jahre 2008 um die 500, etwas über 500 Millionen Tonnen Stahl produziert. Das ist immerhin beinahe 40% der Weltproduktion. Und in diesen 500 Millionen Stahl sind gut 85% hochwertiger Stahl, also nicht der, der nur 0,850 ist, sondern dann wirklich auch eine hohe Qualität hat. Nun gut, das nur so zu China. Ich gehöre unter anderem zum Rotfuchs, bin also verbunden und recht solidarisch mit Rolf Berthold. Auch Professor Peters ist mir bekannt. Sein jüngstes Buch finde ich sehr interessant. Ich habe es zwar noch nicht ganz geschafft, aber immerhin bei 3/4 bin ich. Und sehr vieles von meinen persönlichen Lebenserfahrungen werden in diesem Buch effektiv bestätigt, obwohl meine Erfahrungen sich mehr in Richtung Sowjetunion bewegen. Was die Bemerkung von Frau Renate Dillmann betrifft, ich kenne leider nur das, was Sie in der Jungen Welt veröffentlicht haben. Ich möchte übrigens betonen, Sie sagten was von freier Presse. Also bei uns in Deutschland ist die freie Presse gerade mal auf die Junge Welt konzentriert. Alles andere ist eindeutig. Ja. Aber das nur nebenbei wiederum. Entschuldige, ich weiche immer wieder ab. Dass sich China zum kapitalistischen bzw. zum imperialistischen Staat entwickelt, ist zwar eine von unseren geliebten Massenmedien und von unserer noch mehr geliebten Regierung sehr verbreitete These, die ist aber leider Gottes absolut nicht richtig. Es sind viele andere Beschuldigungen von China, die auch nicht richtig sind. Es ist vielmehr so, dass die Volksrepublik China sich an die alte These von Lenin hält, nämlich die neue ökonomische Politik, die Lenin seinerzeit in den 20er Jahren, nachdem er gemerkt hat, als erster eine Revolution, gemerkt hat, dass mit dem kriegerischen Kommunismus man nicht weiterkommt. Die neue ökonomische Politik, nämlich das Nutzen dessen, was der Kapitalismus Gutes hat, es wäre blöd zu behaupten, Kapitalismus hat nur Schlechtes, aber nach wie vor unter der Leitung einer kommunistischen Partei, unter einer bestimmten, nicht bis jede Schraube gehenden, aber allgemein sinnvoll eingesetzten Planung. Und ja, diese Lehre ist, wie Lenin sagte, serios in der Doga, also ernst gemeint und für lange Zeit wirksam, die neue ökonomische Politik. Leider haben sich weder der große Vorsitzende noch der große Führer und Lehrer, ihr wisst, was ich damit meine, daran gehalten. Das hat mit dazu geführt, dass der Sozialismus in Europa eine vorläufige Niederlage hatte. Das bedeutet aber lange nicht, dass der Sozialismus irgendwie nicht existieren kann oder nicht existieren wird. Einige Bemerkungen nur zu dem, was Sie in Ihrer Zeitung, ja, ich bin gleich fertig, ich habe nur noch 3 Sätze. Einige Bemerkungen zu dem, was in Ihrem Zeitungsartikel steht. Der berechtigte Platz der Volksrepublik in der UNO, den hat nicht China dank dem Einsatz der USA bekommen, sondern den hat China einmal sowieso verdient und zweitens dank der sehr starken Bemühungen sowohl der Sowjetunion als auch sehr vieler anderer Länder in der Welt bekommen. Dass China die amerikanischen Kriege finanziert, wie Sie ungefähr so schreiben, und dass Amerikas Anmaßung auf die Weltherrschaft von der Volksrepublik erfunden ist, ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, unheimlich an den Haaren herangezogen. Und schließlich als letzter Gedanke, ungeachtet der wohl noch zu Maos Zeiten geführten Scharmützel mit Indien und der Sowjetunion, hält sich die Volksrepublik an das Prinzip der friedlichen Koexistenz. Und wenn sich ein Viertel der Menschheit daran hält, so ist das doch ziemlich bedeutsam, nach meiner Auffassung. Im Gegensatz zu den großen Demokratien, also von uns angefangen und über die USA und bis zu dem riesengroßen Israel. Dankeschön. Danke, so, und jetzt in der ersten Runde noch. Also, Ja, mich so durchsetzen. Gut. Bei dem Vortrag der Frau Kühlmann, ich will jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, hat mich Folgendes an ein Wort erinnert, oder hat mich der ganze Vortrag an ein Wort erinnert: die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Die ganzen, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Nee, das verstehe ich. Ja, Moment. Das war ja nicht mal ein. Gut. Es werden vier Hauptvorwürfe gebracht von der Frau Dillmann, die einem bestimmten Schema entsprechen. Das Schema geht folgendes: erstmal Kritik der Warenproduktion, das war die maoistische Argumentation gegenüber der DDR und den anderen realsozialistischen Staaten. Dann die Großmachtkritik, das war die Kritik an der Sowjetunion. Dann die Sozialimperialismuskritik, wird dann auch von maoistischer Seite vorgetragen. Dann kommt die Kritik, die Staatsmachtkritik, die von maoistischer und trotzkistischer Seite angebracht worden ist, die führende, und gemeint war die führende Rolle der Partei, die sich natürlich auch in der führenden Rolle im Staat ausmacht. Und die vierte Kritik ist dann eben die gewesen, halt, was geht uns eigentlich die Produktivkraftentwicklung an, wenn sie eben auch mit rechterischen Mitteln, mit kapitalistischen Mitteln durchgesetzt werden kann. Also Missachtung der Produktivkraftentwicklung. Gut, und von daher, und das wird noch unterlegt mit einem nicht ausgewiesenen Imperialismusbegriff, den sie laufend reinbringt. Da müsste ja wenigstens erläutert werden, was Imperialismus ist. Das sehe ich nicht hier gegeben in diesem Artikel. Ich kenne nur Ihren Artikel hier in der Jungwelt. Aber das ist, das war nur am Rande. Ich will das auch sehr lang machen, aber nur Folgendes. Ich sehe die Problematik drin, bei Peters und auch bei dir. Und die Problematik besteht darin, halt Zauberlehrling-Problematik. Halt, ich rufe den Kapitalismus ins Land, Kapitalinvestition, ich schaffe auch eine eigenständige nationale Kapitalistenklasse. Und von daher, wie sollen denn diese Art, und wenn die Kommunistische Partei sich auf Partei der Arbeiterklasse ist, wie sollen die Arbeiterklasse in Massenenthusiasmus, ja, richtig, richtig. Wie soll dieser Enthusiasmus zustande kommen, wenn sie gleichzeitig ausgebeutet werden? Sie wissen ja, dass sie ausgebeutet werden, das ist ja klar im Kapitalismus, ist das so. Und es sind auch dann eben sehr starke kapitalistische Produktionsverhältnisse, ich weiß nicht, ob die dominant sind. Und wenn sie dann eben noch, ich finde das Anknüpfen an die NEP-Politik sehr richtig. Es geht darum, praktisch die ursprüngliche Akkumulation, was der Sowjetunion so nicht gelungen ist, richtig nachzuholen. Das ist genau, da legen sie genau den Finger auf die wichtigen Punkte, aber dann eben in einer sehr, in einer richtigen Art und Weise, aber die natürlich in sich sehr problematisch ist. Und von daher muss das, also ich will das hoffen, dass die Kommunistische Partei Chinas so stark ist, dann, wenn sie die Akkumulation verwirklicht hat, dass sie wieder die anderen Eigentumsverhältnisse herstellen kann. Und das heißt ja... ja, von daher ist die Kritik der Warenproduktion wichtig. Und die Warenproduktion, die schafft innerhalb der Bevölkerung, das sehen wir hier, das sehen wir auch in anderen kapitalistischen Ländern, ein verheerendes Bewusstsein. Und von daher ist die Frage dann, was tut denn die Kommunistische Partei Chinas für die Bewusstseinsentwicklung und wie vermittelt sie diese Widersprüche? Dann. Gut. Das würde ich ja als abendfüllendes Programm bezeichnen. Ist es. Dass wir da wieder dieselbe Reihenfolge wieder nehmen. Ne? Ja. Die Situation, die historische Situation in China von vielen hier oder von einer Reihe nicht verstanden wird. Ich würde deshalb mal folgende Angaben mal machen, wie das 1949 ausgesehen hat. Die kapitalistischen Verhältnisse in China 1949, und zwar waren sie kolonial deformiert, es gab keine Schwerindustrie im Betrieb, also Leichtindustrie, machten nicht einmal 10% aller ökonomischen Leute in China aus.

in den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen. Ja, und da gibt es also eindeutige und klare Formulierungen, die ich jetzt auch nicht wiedergeben will. Ich könnte das jetzt zitieren, aber das ist zu lang. Aber wer will, kann sich damit beschäftigen, und das wäre auch sicherlich Ihnen möglich gewesen, an diese Formulierung mal ranzukommen, wie der Sozialismus in China verstanden wird. Der wird eben nicht einfach als Planwirtschaft verstanden und so weiter und so fort. Das auch nur als Bemerkung. Ja, leider. Nächste Frage. Die chinesische Partei hat sich erwiesen als eine sehr selbstkritische Partei, die in der Lage ist, sich selbst aus den Zwängen und Fängen komplizierter Bedingungen herauszulösen. Die Kulturrevolution war eine wirkliche Katastrophe. Die chinesische Partei hat es verstanden, diese Frage zu lösen und einen neuen Weg einzuschlagen. Genauso ist die chinesische Partei auch heute in der Lage, Dinge immer wieder kritisch zu beurteilen, selbstkritisch zu beurteilen und Korrekturen durchzuführen. Es gibt solche Korrekturen im Grunde genommen jedes Jahr. Ja? Und die werden zur Kenntnis genommen im Land. Aber das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen immer durchzusetzen. Das dauert eine Weile. Bloß das müsste und sollte man auch mit zur Kenntnis nehmen. Und noch eine Bemerkung. Es ist schon gesagt worden, China ist ein großes Land. Ja, 1,3 Milliarden Menschen, fast 10 Millionen Quadratkilometer. Ja, will man diesem Land nicht auch zubilligen, dass es eine große Rolle international spielt? Sollen sich doch verkleinern. Die Chinesen. Wissen Sie, Politik ist nichts Lächerliches eigentlich. Ja? Das soll man auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Die chinesische Außenpolitik ist orientiert darauf, dass es nach dem Ende der Bipolarität eine Multipolarität geben muss. Das bedeutet, dass alle Staaten und Länder dieser Welt gleichberechtigt an der Gestaltung der internationalen Beziehungen, internationalen Dinge beteiligt werden müssen. Ja, und das ist, glaube ich, eine richtige und normale Forderung. Und das ist eine Forderung, die eine Großmacht stellt, die anders reagiert als die anderen Großmächte, als die USA zum Beispiel. Ja, und hier ist der Unterschied zwischen einer imperialistischen Macht und einer anderen Macht, einer sozialistischen Großmacht. Lassen Sie. Danke. Also ich finde langsam, es reicht. Ja, wir sind hier nicht in einer moralischen Anstalt, auch wenn Sie das vielleicht meinen. Wie ich auch meine übrigens, dass das Thema nicht unbedingt nur moralisch zu behandeln ist, wie Sie es vielleicht meinen. So, jetzt sind Sie als Erste dran, dann Michael Mehle aus meiner Sicht. Also ich schlage vor, ich mache jetzt noch eine Runde mit Blick auf die Uhr, die Zeit ist etwas vorgeschritten. Und deswegen bitte ich wirklich um Kürze. Bitte? Wie lange darf es denn gehen? Naja, das richtet sich wirklich natürlich nach denen, die hier vorne zu schlagen haben. Also eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde gibt er und dem Publikum vielleicht noch. Und dann können wir das nämlich jetzt auch machen. So, aber Sie waren als Nächste. Also ich weiß nicht, ob ich immer so habe folgen können. Vielleicht zitiere ich Sie jetzt falsch. Aber wenn Sie davon gesprochen haben, dass die westlichen Staaten die Souveränität akzeptieren, haben Sie das so gesagt? Also Sie haben von der Souveränität gesprochen. Und ich meine, dass das genau das ist, was unbedingt notwendig ist gegenüber China, diese Akzeptanz, dass es als Land man seine Souveränität achtet. Und ich respektiere sie zusätzlich noch dazu, weil ich in China war. Und ich eben das teilen kann, was Sie, Herr Böckel, gesagt haben, dass die Parteiführung, wir hatten das Glück, wir waren als Delegierte vom Weltfriedensrat da und hatten mehrere Gespräche geführt. Und was ich da erfahren konnte, ist tatsächlich das, dass die Partei ein unglaubliches Problembewusstsein hat und aus diesem Problembewusstsein eigentlich immer, ich hatte mehrere Gespräche, mich hat sich das erhärtet, mit diesem Problembewusstsein so umgeht, dass sie Lösungen zum Besseren für die Bevölkerung sucht. Ich gebe ein Beispiel. Es war lange Zeit, war das Gewicht zwischen Stadt und Land, so habe ich das verstanden, war so, dass das Land die Stadt versorgt hat. Mittlerweile sagt man, dass so läuft es nicht. Die Stadt muss ihr Teil tun und muss das Land versorgen. Das heißt, man reflektiert immer wieder aufs Neue, wie sollten die Lösungen aussehen. Und zwar immer mit dem Gedanken, wie ist es in der Tendenz, und da möchte ich das nochmal bestärken, dass wir von einem Prozess sprechen, wie ist die Tendenz in dem Land? Ist die Tendenz in dem Land so, dass es dort Verbesserungen gibt, oder ist es das, was nun wirklich kapitalistisch und wirklich imperialistisch oder kapitalistisch ist, ein totaler Abbau? Von allem gibt es bei uns den Sozialabbau, es gibt die Rüstungssteigerungen im Hinblick auf Kriege. Das sind doch alles die Phänomene, die einen Kapitalismus ausmachen. Wenn man aber jetzt in China ist, dann sieht man eine ganz andere Tendenz. Da sieht man die Tendenz, dass der öffentliche Raum gepflegt ist, dass da was gemacht wird für die Infrastruktur. Und dort ist so viel an Aufbau, was wirklich meinen Respekt tatsächlich dem abverlangt. Und deshalb ist die Frage eben ganz einfach, wenn man vom Profit spricht, wer sind die Profiteure des Profits? Ja, und ich meine, dass es da Millionäre gibt und dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Es ist ein Problem und viele Probleme in diesem großen Land. Aber ich meine, wenn wir Souveränität sagen, dann bitte auch so, dass wir es akzeptieren und nicht wie Sie, das empfinde ich so, wenn Sie sagen, ja, die Partei ruft lauthals. Was ist das für eine Formulierung? Sie ruft lauthals, das ist so sehr, sehr bürgerlich gesagt, muss ich als empfindlich, Ihre Ausdrucksweise empfinde ich als sehr unwissenschaftlich, bürgerlich. Und ich meine, Sie können sagen, Sie haben recht. Sie haben recht, insofern, das, was die Partei sagt, geht in das ganze Land hinein. Und es wird überall diskutiert. Und das finde ich wunderbar, was wir diskutieren, denn die politische Klasse ist vorhanden. Hier ist sie nicht vorhanden. Sie gestaltet, sie macht Gesetze. Alles anders als hier, alles anders als kapitalistisch. Ich nehme jetzt erstmal die ich zuerst gesehen habe. Das war Michael Mede und dann Sie. Ja? Ich muss es irgendwie kurz machen. Also von den Begriffen her kommen wir, glaube ich, heute Abend nicht zueinander, nein, weil auch der tapfere Versuch von ihm da hinten etwas Licht in das Dunkel ihres Imperialismusbegriffes zu bringen, hat der Negation gebracht, würde man aber mehr nicht. Das ist eine solche schwammige, moralisierende, außerkategoriale Einschätzung, dass damit überhaupt nichts anfangen kann. Vor allen Dingen, weil es sich selbst nach ihren Kriterien mit der Realität weitgehend nicht deckt. Das ist das Problem. Zum Imperialismus gehört nun, also es gehört natürlich als Voraussetzung eine ökonomische Macht. Das wird China gerade, aber es wird entwickelt, es ist immer noch ein Entwicklungsland. Ja? Da stimmen für mich die Verhältnisse gar nicht. Zweiter Punkt, ganz kurz nur angerissen. Das, was Sie mit Wert und so weiter meinen, übersetzen wir mal einfach als Warenproduktion. Sie werden die Warenproduktion, also von der Subsistenzwirtschaft zur gebrauchswertorientierten Produktionsweise, Entschuldigung, das ist ein Witz. Und das ist eine Illusion, die ja sozusagen schon durch buchstabiert worden ist. Notfallsland endet sie übrigens bei Pol Pot. Also das ist wirklich etwas, was von der Geschichte wirklich widerlegt worden ist. Der dritte Punkt, den ich sagen will, der richtet sich an beide. Ich glaube, Genosse Wehner hat das mit der NÖP gesagt. Als sozusagen als Zeichen dessen, was dort in der Entwicklungstendenz stattfindet. Das allerdings finde ich auch irgendwie, zumindest von dem, wie weit der Entwicklungsprozess dort fortgeschritten ist, eine Art Verniedlichung. Weil die Problematik ist, dass dort außer, und das haben die Lektionen haben sie gelernt, das Finanzwesen, da kommt keiner ran. Da können die sozusagen ihre Milliardensäcke dahin tragen, das kann keiner anfassen, diese Lektion ist gelernt worden. Ansonsten geht das schon sehr weit. Und da ist natürlich dann irgendwann die Frage der Quantität-Qualität-Dialektik. Wenn wir in den großen Städten gegenwärtig eine Arbeitslosigkeit von 9% haben, was in China der Fall ist, eine Arbeitslosigkeit von 9%, übrigens ohne ein irgendwie geartetes Sozialsicherungssystem, was den Namen verdient, was die Wanderarbeiter noch nicht mal einschließt. Wenn wir ein, höflich gesagt, ein großes Korruptionsproblem haben, was sich vor allen Dingen regional darstellt, was offensichtlich nicht anders im Griff zu kriegen ist als über die Todesstrafe, und auch das wirkt offensichtlich nicht, wenn man sozusagen sehen muss, dass die soziale Spaltung in diesem Land deutlich zunimmt, sodass versucht wird, über den Begriff der harmonischen Gesellschaft dort zu bremsen, es aber völlig unklar ist, glaube ich, bei der gesellschaftlichen Entwicklung, ob man, Herr, die Not ist groß, die Krieg, die Geister werden ich nur nicht los, ob man das nochmal auffängt, übrigens auch in einer Wertedebatte in der Gesellschaft, halte ich für ziemlich offen. Letzte Anmerkung, die geht an Frau Dillmann. Es gibt einen Siechen-Fortschritt der Geschichte. Wir hier in der DDR haben uns anhören müssen, wir waren so bekloppt zu sagen, dass hier in der DDR bei all den Widersprüchen, die wir haben, das stand in unserer Zeitung, sei die beste aller möglichen Welt. Das behaupten die Chinesen nicht, das behaupten die Parteien nicht, sondern sie sagen, es ist eben nicht die beste aller möglichen Welten, sondern es gibt riesige Probleme und wir versuchen, einen Entwicklungspfad zu finden. Das finde ich schon mal. Du kurz machen. Danke. Bitte ich mal jemanden aus dem, jemand aus dem Land, um das es den ganzen Abend geht, wie ich annehme. Ich kann nur ein bisschen Verwirrung, noch mehr Verwirrung erschließen. Nur zu. Wenn ich den ganzen Abend höre, solche Begriffe, so Kapitalismus, Sozialismus, das verursacht bei mir Bauchschmerzen. Also, soweit ich mich informiere, denken viele Landsleute von mir schon gar nicht mehr nach diesen Begriffen. Also ein großer Teil, also ziemlich viele Leute denken auch, also nachdem sie den Zusammenbruch des europäischen Sozialismus erlebt haben und auch nach dem, was wir in China als Sozialismus erlebt haben, und insbesondere auch noch nach dem Jahr 2008 denken viele Menschen in China auch, selbst der Sozialismus ist ein Teil des westlichen Kulturimperialismus. Mehr brauche ich nicht. Ja, schönen Dank. So, jetzt gehe ich einfach mal weiter. Jetzt erst du, dann du. Erst Sie. Ja, ich probiere mal eine kurze Frage zu stellen. Wenn es um Warenproduktion geht, dann heißt es doch, das müssen Sachen hergestellt werden, Nahrungsmittel, Wohnungen, Transport muss organisiert werden. Und wenn sich eine Partei darüber stellt und sagt, wir müssen das so und so machen, aber sie selber machen ja nichts, das müssen andere Leute diese Sachen herstellen, und dann geht es zum Schluss den Parteiführern besser als den Leuten, die die Sachen produzieren, dann ist das doch ein bisschen merkwürdig. Und in der DDR oder sagen wir mal im sozialistischen Weltsystem wurde das ja auch gemacht. Ein Drittel der Welt wollte die sozialistische Produktionsweise machen und hat sie dann aufgegeben. Und da war auch eine führende Partei gewesen. Sollte man nicht daraus lernen, dass die Leute, die die Sachen produzieren, sich mal sagen, brauchen wir denn überhaupt so eine führende Partei? Ja, dann kann man natürlich auch verzichten. Ja, bitte, Herr Schanz. Ich denke nicht, dass es doch die führende Partei in diesem Staat und eigentlich gibt es also keine Bewegung, die ihre Existenz in Frage stellt, außer Bürger und Berechtigte. Aber ich möchte sagen, vor allen Dingen, was das Kollege hier vorhin sagte, selbst wenn die Begriffe Sozialismus, Kapitalismus und so weiter in China in Frage gestellt werden, wir haben das selbst erlebt, also schon in den 80er Jahren ging das los, ist es notwendig, unbedingt

des Realsozialismus leider nicht durchgezogen haben. Man denkt, das war zu viel Sozialismus und nicht zu wenig. Also zurück zur NEP und zurück zu dem, was China macht, richtig fetten Kapitalismus aufbauen, das ist der Weg zum Sozialismus. Das ist eine ganz traurige Regression im Bewusstsein von Kommunisten, die in der DDR anders angefangen haben, in der Fall China oder genau China. Also, ja, ich finde auch, also die Augen zu schließen, was diese sehr brutale Inszenierung von antimodernen modernen Klassenverhältnissen für die werktätigen Massen der Frau Chinas bedeutet. Ja, wissen Sie, bloß, Ideologiekritik hat es leider an sich, dass sie meistens zu persönlichen Insinuationen wird. Nehmen Sie doch einfach zur Kenntnis, was die Leute sagen und argumentieren Sie damit. So, jetzt sind Sie der Nächste. Ich will nicht. Es war Ideologiekritik. So, bitte. Die Referentin hat gerade eben einiges China ziemlich kritisch geschildert. Ich würde mal gerne wissen, wenn die das Ohr des Politbüros haben könnte, beziehungsweise irgendwie das ganze Volk etwas nahelegen würde, was würden Sie da vorschlagen, es besser zu machen? Gut. Das ist doch ein Vorschlag zur Güte. So, jetzt hatten sich hier sehr viele gemeldet. Ich schaue mich ganz durch. Ja, Sie sind der Nächste. Die Fragen ja nicht mal begrenzen, wann die. Nein, ich will jetzt wirklich die Runde zu Ende führen und dann auch abschließen. Ich denke, das ist besser, als es wird dann wirklich zu lang. Aber ich bitte um Kürze. Einen etwas merkwürdigen Eindruck. Ich nahm schon mal an Sitzungen dran teil, wo einige sehr konservative Organisationen hier im Lande sich über China und mit China befassen. Mit Analysen. Mit Auseinandersetzung und dergleichen mehr. Die Gemeinsamkeiten, die sich so zeigten, waren natürlich, dass sie alle dafür plädierten, die Partei muss weg, denn damit würde ja das Rückgrat dieses Landes gebrochen. Aber es geht nicht so einfach. Und da es nicht so einfach geht, müssen wir noch etwas anders rangehen. Und da wurde auch über die Ergebnisse der Entwicklung in China debattiert anhand von Analysen. Und die unterschieden sich etwas von dem, was mit dem Artikel, leider habe ich das Buch noch nicht, was mit dem Artikel ausgesagt wurde und was hier auch ausgesagt wurde. Erstes Problem. Ist es in dieser kurzen Zeit gelungen, in China für viele Städte und für Nichtstädte vernünftige Wohnbedingungen zu schaffen? Und das in Größenordnung, wurde bejaht. Zweite Sache, im Unterschied zu der Auffassung, dass dort wild kapitalistisch durcheinander gewirkt wird, wurden Analysen auf den Tisch gelegt, nämlich wie sind die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter zu halten, was ist zu machen, wenn von einem Gebiet zum anderen die Betriebe verlagert werden, so wie bei uns auch. Und was wird da dann geblasen? Hinterher ein irgendwelcher Sozialplan. Die haben dann dort tatsächlich Pläne aufgestellt gehabt, im demokratischen Sinne in den Unternehmen. Und ich habe hinterhältig nachgefragt, sag mal, sind das von uns welche hier aus dem Lande, solche Sozialpläne? Sagte, nein, wir waren Vierteljahr lang, ein halbes Jahr lang in den verschiedenen Gegenden von China und haben das analysiert. Wenn ich mir jetzt einen solchen Plan eines unserer Konzerne anschaue, diese Pflichtenpläne, steht das drin, was über die sozialen Bedingungen, muss das hinterher immer erfochten werden. Also in China habe ich das erlebt, dass das dann, ich habe vergangenes Jahr nochmal angeschaut, vor allen Dingen deshalb, weil ich auch vor 23, 24 Jahren im Lande mehreren Diskussionen konfrontiert war. 1986 wurde nämlich nicht einfach nur die Ökonomie noch debattiert nach der Führerbande und so weiter, sondern da sagten dann Leute, die aus den, hier aus der Wiesegobi und so weiter kamen, sagten, wir wissen gar nicht, wo die Entwicklung hier im Lande hingeht. Die Jugend steht ja nach diesen ganzen Dingen nicht mehr hinter uns. Und die Ausbildung an den Universitäten, die war in japanischer Hand. Die BRD war auch gut vertreten mit ökonomischen und anderen Fakultäten in Größenordnungen. Also die Frage, wer wen, stand da wie sonst was im Raum. Und sie waren sich nicht ganz im Klaren, ob sie es schaffen werden. Ob sie es schaffen werden, darauf zu kommen. Und ich muss akzeptieren, sie haben es im Unterschied zu anderen geschafft. Wir könnten heute hier streiten über Warenproduktion, Wertgesetz, Produktivkräfte und dergleichen mehr. Bloß wer zu diesen Dingen gleichgültig ist und wer glaubt, aus dem hohlen Stand heraus da Fortschritte zu organisieren, der hat sich arg geirrt. Und wenn China sich jetzt halten kann, dann aufgrund dieser Tatsache, dass sie ökonomisch sehr weit vorangeschritten sind, nicht so weit, wie oft formuliert wird, nur jetzt werden sie alle anderen überrollen. Ich musste in den Jahren 2004, 2003 und so weiter hier in Berlin Vorträge halten vor chinesischen Delegationen und wurde mit vielen Fragen konfrontiert. Anderen, aber es war ein größerer Realismus vorhanden, als er sich hier manchmal in der Diskussion zeigt. Natürlich, ich vertrete auch die Auffassung, dass nicht alle Messen gesungen sind. Das ist, die Formulierung ist vielleicht ganz gut, die Suche nach der Furt. Und diese Suche ist ja nicht nur eine chinesische Frage, die steht ja auch im Raum für diejenigen, die marxistisches oder kommunistisches unter anderes Denken reintragen. Bloß so einfach, wie man das mit der DDR abtun konnte oder wollte jetzt, geht es nicht. Da muss man schon noch ein bisschen mehr Geist und Kraft aufwenden. Ja. Danke. Ja, gut. Bitte. Vielleicht hilft die Schilderung eines Erlebnisses. Aber kurz, bitte. Ich war am 1. Oktober dieses Jahres, also am 60. Gründungstag der Volksrepublik in China in Guangzhou, was die Portugiesen nicht aussprechen konnten, deswegen Kanton draus gemacht haben. Eine reiche Stadt. Ich habe mich sehr auf die Veranstaltungen zu dem Jahrestag gefreut, habe dann im Fernsehen eine große, perfekt organisierte Parade in Beijing gesehen. Erst Militärparade, dann auch Parade von Gruppen aus den 36 Provinzen, auch aus Taiwan, Hongkong, Macau, dann Berufsgruppen und so. Es war alles perfekt organisiert. Auf Fragen hatte mir dann gesagt, da haben wir 2 Jahre gearbeitet. Vielleicht bereiten wir jetzt also sowas für 2011 vor. Die Expo. Was? Ich habe gefragt, was gibt es in Guangzhou? 2010. Ich habe mehrere gefragt, es gibt dort nichts. Ich habe nur durch Zufall dann in der Zhongshanstraße vor einem großen Elektroartikelkaufhaus gesehen, da gab es eine kleine Bühne. Darauf tanzten 6 Mädchen und 6 junge Männer. Die Männer, von denen auch 2 Mädchen waren, in Fantasieuniform, also die Husaren, die Mädchen mit Röckchen und Blüschen und Fahnen, auf denen eins stand: Nokia. Nokia hatte zum 60. Geburtstag der Volksrepublik da so eine Vorführung inszeniert, ja, aber von der Stadtverwaltung, von der Partei oder von sonst wem wurde nichts gemacht. Die Bevölkerung hat sich gefreut über bis zu 10 arbeitsfreien Tagen. Aber so wie hier Weihnachten oder 1. Mai gefeiert wird von vielen, ja. Aber das war alles. Nein. Das hat das bestätigt. In all meinen Gesprächen, gerade zum ersten Mal dort, habe ich erfahren, Kenntnisse von Geschichte oder auch Politik, zum Beispiel der Entwicklung in Europa in den letzten 50 Jahren, ist sehr, sehr dünn gesät. Darüber ist die Propaganda, die Kenntnisse sind sehr, sehr bescheiden. Also, mit denen ich sprechen kann, sind die meisten schon gebildete Leute, denn ich spreche nicht. So, Sie haben sich angeschaut. Ich hatte jetzt in Frankfurt am Main Gelegenheit, in der Schirn ein wirklich bedeutendes chinesisches Kunstwerk anzugucken, was Sie vielleicht auch gesehen haben, nämlich den Hof für die Pachteinnahme. Ein Kunstwerk, das eine Figurenkomposition darstellt mit über 100 Skulpturen, aufgeteilt in Szenen, und die zeigen, wie die Bauern ihre Pacht zu einem Feudalgutsherr bringen und wie sie arm ankommen, geknechtet werden, wie sie betrogen werden. Und das ist also ein Kunstwerk, an der Qualität gibt es auch, glaube ich, nach westlichen Maßstäben keinen Zweifel. Das ist auch nicht zufällig von den Ausstellungsmachern parallel zur Buchmesse hat es parallel zur Buchmesse hat es angefangen und man kann sogar im Internet eine kurze Videoaufnahme vom Spiegel sehen. Also ein Kunstwerk, was zeigt die Bedingungen eigentlich, warum die Revolution stattgefunden hat. Möglicherweise versinnbildlicht in dieser Darstellung. Am Schluss gibt es eine Gruppe von jungen Bauern, die erzürnt von dem, was sie da erlebt haben, bewaffnet mit Balken und den Betrachter angucken, ihm entgegenkommen und klar wird, also das nächste Mal lassen sie sich das nicht mehr gefallen. Es gibt einen Kommentar im Spiegel zu dieser Ausstellung, ein ganz übler Kommentar, der versucht, in der Darstellung, wie die aufgereiht sind und dass zum Schluss die Gruppe der Bauern, die dann auf die Zuschauer zukommt, zu sagen, das hat man extra so gemacht, sonst hätte man das Richtung Wand halten müssen, genauso wie die Revolution gegen die Wand gefahren ist. Aber ich erzähle das, weil ich den Eindruck hatte, also auch mit Leuten da war, die wenig von der chinesischen Revolution wussten und durch die Art der Darstellung, und darüber gibt es eine lange Geschichte, das kann man nachlesen, sagten, jetzt kann man eigentlich verstehen, dass da Revolution gemacht werden musste, also was Mao bewirkt hat. Ja, das ist so eindrücklich geschildert und hat ja auch in China eine riesige Popularität. Dieser Hof der Pachternahme, diese Figuren ist in ganz China bekannt geworden, so wurde es dargestellt. Und mein Gedanke war, diese armen Menschen, was der Vergangenheit angehören sollte, zeigt ja deutlich auch, dass das Sein, das Bewusstsein beeinflusst, also diese Wut entstehen kann. Und es ist ja jetzt auch schon kürzlich sehr häufig betont worden, dass es große soziale Probleme in China gibt, eine große soziale Destabilisierung gewesen ist. Und ich erinnere kurz an Lu Sodus Aufsatz, der auch versucht hat, vor einiger Zeit diese neue bürgerliche kapitalistische Klasse in China, die aber keine politische Macht hat. Ja? Also das ist zugelassen, damit sie die Produktivkräfte entwickelt und dergleichen. Und das sei eben die armen Lohnarbeiter, Wanderarbeiter, die zum Teil keine soziale Absicherung haben, die hätten dann ja doch irgendwie von der Partei die Möglichkeit, eigentlich sind sie die Klasse, um die es geht. Aber im Moment sind die Bürgerlichen dran und die werden reich. Und ich glaube, dass das alte Diktum, also das Sein, das bestimmt das Bewusstsein, sicherlich auch einen Teil dieser Frage ausmacht, wenn jetzt Millionen von Arbeitern benachteiligt sind und nicht unterdrückt werden, aber doch sozial nicht abgesichert werden, dass man sich die Frage stellen muss, was hat das für Auswirkungen für die Prozesse, die Sie, Herr Peters, und Herr Berthold ja als ganz positiv in die Zukunft gesetzt haben, aber hier Frau Dillmann doch einen ganz kritischen Punkt auch in dieser Frage sieht. Und? Ja, so, ich habe jetzt noch zwei Worte, nee, drei. Ja, dann erstmal Sie beide und dann Sie. Wir haben die Besonderheit Chinas, die China wohltuend von kapitalistischen Staaten unterscheiden soll, haben Sie einiges erläutert. Zum Beispiel, dass die Joint Ventures, diese Verträge, von vornherein terminiert sind. Ich hätte da ausgedacht, na gut, sind also 2 Jahre oder sowas. Nein, 20, 30 Jahre. Da würde ich von Ihnen gerne erläutert haben, inwiefern ein Vertrag, das ist ja ein stinknormales Dokument zwischen zwei Vertragsschließenden, dass jedes solches Dokument enthält eine Laufzeit und oder eine Kündigungsmöglichkeit, belegen soll, dass China da unterschiedlich ist, positiv unterschiedlich zu den Geschäftsgebaren von kapitalistischen Staaten und kapitalistischen Privatpersonen. Zweitens, Sie haben ein Lob der Kommunistischen Partei Chinas ausgesprochen, das schwerpunktmäßig darauf abstellte, dass die chinesische kommunistische Partei in der Lage war und wohl auch sein wird, weil sie es bisher war, sich auf neue Bedingungen einzustellen oder auf Erkenntnisse von Fehlern. So ausgesprochen kann dieses Lob, ohne dass Sie auch nur ein Wort ändern müssen, auf jede bürgerliche Partei angewendet werden. Zum Beispiel auf die SPD. Das die hat auch Erkenntnisse gehabt, wir müssen eine Partei der Mitte werden, nicht links, nicht rechts, sondern vorne und Agenda 2010 machen. Aber was da hätte ich auch gerne eine Erläuterung dazu. Für mich ist das angekommen als Lob einer Organisation, einer Partei in diesem Fall, die hervorragend in der Lage ist, einen Gewaltapparat, den sie verwaltet, zugunsten des Staates, für den sie da ist, einzusetzen. Und eine weitere Bemerkung. Sie haben die Einführung des Kapitalismus als Vorstufe zu einem immer noch geplanten Sozialismus vehement verteidigt. Es müsste eigentlich in diesem Rahmen hier möglich sein, dass man auf so einen alten Autoren, jeder kennt den, nochmal erinnert, der in aller Ausführlichkeit die Brutalitäten, die blutigen Brutalitäten dargestellt und vernichtend kritisiert hat, die die Einführung des Kapitalismus in England hervorgebracht hat. Und eine Partei, die ihrer Arbeiterklasse eines sowas zumutet, ist eine einzige Sauerei. Dann haben wir noch lauter Klatsch. Das ist das denn besser? Schämt in eurem die bei solchen Bemerkungen immer vergessen wird. Ich habe Deutsch gesprochen, wieso Sie das verstanden haben, ist mir wiederum schwer. Ach so, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also es geht mehrfach um die Folgen der Gesellschaftsordnung. Es ist klar, dass eine Gesellschaftsordnung umso besser funktioniert, je besser die Mentalität der Menschen auf diese angepasst ist. Und dass andererseits die Gesellschaftsordnung die Mentalität der Bürger beeinflusst. Ich hatte die Gelegenheit von 1960 bis 1964 in der Sowjetunion zu sein und habe mich einigermaßen über die Mentalität der Menschen gewundert, wobei das immer um Mittel geht. Ja, es gibt natürlich Menschen, die von diesen Mitteln abweichen, in beiden Richtungen. Und zwar habe ich eine ziemliche Passivität dort vorgefunden, die man von hier eigentlich nicht kannte. Und mir ist dann nach langem Überlegen klar geworden, dass die Gesellschaft von der zaristischen Diktatur in die Diktatur des Proletariats gekommen ist und die Menschen nie gezwungen waren, wie es die bürgerliche Gesellschaft macht, sich durchzusetzen, andererseits auch aktiv zu werden. Also diese Mischung unter Zwang zu stehen und auch selber die Freiheit des Lohnarbeiters zu haben und auch gezwungen zu sein, aktiv zu werden. Das fehlt. Deshalb wollte ich nicht sagen, dass die Revolution nicht hätte gemacht werden müssen. Die Frage stand ja, die wurde diskutiert, aber auf alle Fälle möchte ich hier auf diesen Einwand sagen, eine Folge dieser Gesellschaft macht sich schon besser, wenn die durch die Gesellschaftsform beeinflussten Mentalitäten dann auch der Folgengesellschaft entsprechen. Ja, danke. So, und jetzt Ina, bitte. Ja, ich wollte nochmal ein Plädoyer für das historische Denken und damit sagen, dass ich Ihren Vortrag, Frau Dillmann, also eben auch, wie schon vielfach kritisiert, sehr unhistorisch finde und damit auch unwissenschaftlich. Aber bei Herrn Peters und Herrn Berthold fehlte mir ein Aspekt, und dazu wollte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, unter Chruschtschow ist ja sozusagen das Kooperativabkommen, was es zwischen der Sowjetunion und China gab, völlig einseitig und ohne quasi Vorankündigung aufgekündigt worden. Es sind Techniker, soweit ich weiß, alle Techniker abgezogen worden, es sind Verträge gebrochen worden. Und mir scheint, dass man das, wenn man die historische Entwicklung Chinas sich anschaut, mit in Rechnung stellen muss, weil ja China sozusagen durch diesen, durch diesen Kurs, der die Sowjetunion ja schließlich ins Aus geführt hat, sozusagen alleingelassen dastand, hat diesen Kurs nicht mitgemacht und musste neue Wege gehen. Sie haben gesagt, man muss die historischen Bedingungen genau analysieren. Und das würde mich also interessieren, wie Sie darüber denken, inwiefern das eine bedeutende Rolle gespielt hat. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich höre viel BBC und BBC gehört ja zu den entsetzlichsten Hetzsendern, was China betrifft. Die haben also in einer unglaublichen hetzerischen Weise damals vor den Olympischen Spielen gegen China gehetzt. Die haben also diese ganze aggressive Tibet-Kampagne aufgezogen. Sie haben diesen Uiguren-Konflikt hochgespielt. Sie haben Beifall geklatscht. Aber dieses Medium, so für so unfrei ich es halte, lässt doch gerade jetzt auch in diesen Tagen, wo es um Kopenhagen geht, zum Beispiel unter dem Stichwort Can China Go Green durchblicken, und zwar sehr deutlich durchblicken, was für sehr, sehr bedeutende Errungenschaften auf dem Gebiet der Energie- und Klimapolitik dort zu verzeichnen sind anhand von konkreten Fakten. Das scheint mir nicht unwesentlich, weil Sie ja eingangs von Widersprüchen gesprochen haben, und ich halte es auch weniger für Widersprüche als für Desinformation, was uns dann dazu verleitet, von Widersprüchen zu sprechen. Eine Frage habe ich noch, eine ganz kurze an Frau Dillmann. Sind Sie auch Sinologin und sprechen diese? Leider nicht. So, also damit ist auch die zweite Runde beendet. Sie war wesentlich länger als geplant. So, jetzt liegt es an den Protagonisten, was sie daraus machen. Wollen wir wieder dieselbe Reihenfolge einhalten? Wer fängt an? Wie viel gibst du uns denn? Ja, ihr seht ja, wann die ersten aufstehen. Also, bitte. Also über die Frage, Definition, Begriffe gibt es hier keine Einigkeit. Wenn ich das für Imperialismus ist Weltherrschaft, dann sage ich, die Römer hatten auch Imperialismus. Das also Imperialismus hat bei Marx davon, und bei Lenin... Davon wollte ich mich verwahren. Nee, bloß, ja, die haben es so gesagt. Ne? Nee. Ich habe es aufgeschrieben, Entschuldigung. Ja. Also, gut. Ja, also bei, wir sehen das, ich sehe das ein bisschen anders. Also da gibt es keine Einigkeit, was Warenproduktion angeht. Wir haben unsere Erfahrung gemacht mit der Warenproduktion. Und wir haben festgestellt, dass wer kann, muss sie benutzen. Und sie hat nicht die Ergebnisse wie im Kapitalismus, wenn wir das richtig anpacken. Ja, gibt es keine Einigkeit. Also es hat doch keinen Sinn, von oben herunter mit der vorgefassten Meinung jetzt auf China zu gucken. Manchmal auch mit europäischen Erfahrungen. Hat keinen Sinn. Wir müssen konkret analysieren, was passiert dort. Und zwar nicht so sehr, nach unserem Vorstellung ist das Sozialismus, wie wir uns ihn vorstellen. Lenin hat mal gesagt, das Wesen des Sozialismus werden wir dann erkennen, wenn mehrere hochentwickelte Länder den Sozialismus aufgebaut haben und wir ihn vergleichen können, dann können wir aus dem Vergleich herausgehen, worin das Wesen des Sozialismus besteht. Das heißt also, wir sollten nicht eine Theorie Sozialismus, wir haben Erfahrungen, Kapitalismus, was wir nicht machen wollen, ja, aber jetzt eine Theorie zu entwickeln, so muss der aussehen. Und dann passt das nicht hinein, also es ist kein Sozialismus. Ich will das nochmal sagen, meiner Meinung nach ist China dabei auf dem Wege hin. Ich spreche nicht von einer sozialistischen Gesellschaft in China. So, ich mache das, wie Lenin sprach, die kommunistische Partei nennt sich kommunistisch, weil sie das Ziel hat, kommunistisch, also Kommunismus aufzubauen. Das Ziel, das kann man nicht abstreiten, das Ziel, das letztliche Ziel der KP Chinas ist der Sozialismus. Wie viele Etappen auch dazwischen notwendig sind. Und ich meine, wenn man aus dem Mittelalter sofort in den Sozialismus einspringt, ich habe das hier sehr gut zitiert, zitiert chinesische Wissenschaftler, ich habe den führenden Ökonomen zitiert, Bo Yibo, 58, was entsteht, wenn man sozusagen aus dem Mittelalter sozusagen einen bäuerlichen Sozialismus praktiziert. Wie das aussieht, was das Ergebnis ist. Ja, also da muss man mal nachdenken über diese Frage hier. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich höre in letzter Zeit von offiziellen internationalen Organisationen, zum Beispiel was Energie angeht, was Getreide angeht, was Armut angeht, immer, das sind ja keine Kommunisten. Das sind die offiziellen internationalen Organisationen, die stellen fest, dass China in diesen Fragen einen großen Fortschritt gemacht hat, im Unterschied zu anderen Teilen der Entwicklungsländer. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass China einen Aufstieg vollzieht, einen Einfluss gewonnen hat international in der Welt, weil sie auftreten wie die USA. Sie machen keinen Unterschied. Weshalb kommen über 50 Vertreter, hochrangig Vertreter Afrikas zu der letzten Konferenz hier China-Afrika in Shenzhen und überreden, wie kann man weiter zusammenarbeiten, wie kann man die Zusammenarbeit entwickeln. Weshalb kommen die lateinamerikanischen Länder zu China? Weshalb sagt Lula, dank China konnten wir uns von der Abhängigkeit USA befreien, zumindest wesentlich entlasten. Wir sind freier geworden durch den Handel mit China. Ich meine, darüber muss man nachdenken, dass die Japaner, der japanische Ministerin Hatoyama, vorschlägt, eine ostasiatische Gemeinschaft zu machen, so unter dem Gesichtspunkt, ob die USA mit reinnehmen oder nicht, das wissen wir noch nicht ganz. Was sich in Japan verändert hat, ich meine, ich spreche von Hatoyama. Und wenn ich daran denke, dass China, Südkorea und Japan seit Jahren versuchen, eine grüne Wirtschaft gemeinsam aufzubauen. Das heißt, der Ökologie in der Entwicklung der Wirtschaft gemeinsam Fragen zu lösen und die Fragen zu diskutieren, Lösungen zu finden. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich meine, wir haben viel geredet über Probleme, Widersprüche und so weiter. Das ist auch notwendig. Ich idealisiere nichts. Wer mein Buch liest, der weiß, was da drin steht. Und ich habe alles, in dem Fall gesagt, aus der chinesischen Presse herausgeholt. Wenn jemand meint, in China wird nicht diskutiert, dann sage ich, bitte lesen Sie mein Buch, da finden Sie genügend. Und wenn die Volkszeitung in ihrer Internetseite sagt, also wir brauchen jetzt hier, wir richten eine Seite ein, um die Korruption besser zu bekämpfen, meldet euch zu Wort, was euch nicht gefällt, wo euch was auffällt. Wir werden das gemeinsam beseitigen, angehen. Das sind Schritte, wo versucht, sie gemeinsam voranzukommen. Es gibt ein Bourgeoisie, das sind Kompromisse, die gemacht werden, sicher sein, wenn du Kapital benutzt, wirst du ausbeuten lassen. Die Frage ist, wie weit? Wo liegen die Grenzen der Ausbeutung? Und ich daran denke, das letzte Gesetz über den Arbeitsvertrag hier. Die Imperialisten, die da waren, die haben gesagt, wenn das so kommt, gehen wir raus. Nebenbei gesagt, sie haben versucht hier natürlich zu sehen, wie machen das andere Länder. Sie haben das festgelegt. Durch das Arbeitsgesetz sind die Rechte der Arbeiter offensichtlich ganz deutlich verstärkt worden. Das ist die Frage jetzt der Durchsetzung der Geschichte. Da gibt es große Probleme in einzelnen Kriegen. Aber dass von der Regierung, von der Partei was gemacht wird, kann man doch nicht abstreiten. Und nebenbei gesagt, ich habe keinen Chinesen gehört, der gesagt hat, also die Kommunistische Partei kann weg, wir brauchen sie nicht mehr. Habe nicht gehört, tut mir leid. Und ich stelle fest, Erfolge, die errungen werden, ob das irgendwie ein Spiegel sind und so weiter, die machen jeden Chinesen stolz. Warum eigentlich? Weil irgendwie die Nation irgendwie verseucht sind oder so. Das sind doch Realitäten, trotz aller Widersprüche. Ich meine, ich möchte sagen, schauen wir uns an die konkreten Bedingungen, die etwas anders sind als bei uns. Und die Zeiten, dorthin zu kommen zum Sozialismus, sind wesentlich länger, als wir uns das vorstellen und komplizierter. Da gibt es viele, viele Widersprüche, die wir alle aufsammeln können und die bürgerliche Presse aufsammelt und uns das als China präsentiert. Und wir müssen uns dafür hüten, sozusagen einmal mit der bürgerlichen Presse auf der gleichen Linie zu stehen, wo wir fortschrittlich sein wollen. Da muss das nicht in Ordnung sein. Danke. Mhm. Ja, also ich muss sagen, die geballte Kraft der Argumente, die zieht sich meiner Meinung nach auf Folgendes zusammen. China ist ein erfolgreicher Staat und China

und mindert damit zugleich die Anziehungskraft westlich-liberaler Ordnungsprinzipien. Ein chinesischer Funktionär, das ist das zweite Zitat, was ich jetzt bringen will, hat mal auf eine ähnliche Frage, die wir heute diskutiert haben, und zwar ein namhafter Mann, folgende Antwort gegeben. Wir haben noch keinen Sozialismus. Aber was wir machen, ist Sozialismus, kein Kapitalismus. China befindet sich am Anfang der sozialistischen Entwicklung, aber nicht auf dem Wege fort vom Sozialismus. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung und auf diesem Weg wird die chinesische Partei auch weitergehen. Danke. So, also wir haben jetzt tatsächlich fast 2 Stunden hier gesessen. Ich finde das 3, Entschuldigung, ich habe schon das Zählen verlernt. Ja, es war auch anstrengend. Also wenn eins deutlich geworden ist, China ist eine ernste Angelegenheit. Und man sollte sich mit allen Gegenständen natürlich ernsthaft befassen. Deswegen kann ich Sie natürlich nur auffordern, kaufen Sie jetzt die Bücher, lesen Sie sie gründlich. Wahrscheinlich sind die Autoren sogar bereit, sie zu signieren. Aber es soll mich nicht daran hindern, Ihnen natürlich dann noch einige heitere Tage zu wünschen. Also kommen Sie gut ins neue Jahr und dann auch wieder hierher. Dankeschön.